Der koreanische Wissenschaftler in den USA, Kim Ung-jin, der Präsident des Genominstituts der TU Kalifornien gewesen war, veröffentlichte jüngst in der Internet-Homepage des Landesvereins der Koreaner in den USA einen Beitrag unter der Überschrift »Korea wurde mittels der Zuse-Ideologie der vernünftigste Staat«. Er verurteilte die erneute gewohnheitsmäßige Kritik der USA und des Westens an den Maßnahmen der DEVRK zur Verstärkung der atomaren Abschreckungskraft.